Leben fast täglich am Unglauben bei dieser Scheiße, die er macht. Die Wut, die Moral gibt in mir nur eine Frage. Wann ist Kraft? Eure arrogante Fressen, euer Gelaber voller Scheiße. Es dauert nicht mehr allzu lang, macht euch bereit für die letzte Reise. Unsere Zeit gekommen, es dauert nicht mehr lang. Ratet du ein Weilchen, bald zappelt ihr. Du ein Weilchen, bald zappelt ihr.